meine, okay, die waren alle in Harvard und die sind alle Professoren und haben alle Titel, aber ich meine, die sitzen da und reden dann, sagen ja, fuck yeah. Nee!